ان شاء الله Die Flaggen aus dem Khorasan sind bereits unterwegs. Die schwarzen Flaggen mit dem Zeugnis der Wahrheit. Allahs Wort von Nasr al-Din wird seine Religion mit seinem Sieg ehren und den Kufr und die Kuffar mit seiner Niederlage erniedrigen. Die Flaggen sind bereits unterwegs. Und die Geschichte wiederholt sich. Ich erinnere an den Einmarsch des edlen Propheten Sein Einmarsch ins edle Mekka. Und er rezitierte die Worte seines Herrn. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا Allahs Wort auf Allahs Erde. ولو كره المشركون بإذن الواحد الأحد بإذن الرحمن الرحيم